König. SRF 2 Kultur. Zum Hörspiel begrüßt Sie jetzt am Mikrofon Annette Herbst. Herzlich willkommen. Heute begleiten wir einen Rabbi auf Verbrecherjagd in Zürich. Falls Sie Rabbi Klein noch nicht kennen sollten, er ist der neue Star am Schweizer Krimihimmel. 5 Bücher gibt es mittlerweile schon über den orthodoxen Ermittler mit den unorthodoxen Methoden. Orthodox, weil Gabriel Klein im Hauptberuf Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Zürich ist. Unorthodox, weil er die Mordfälle in seiner Freizeit löst. Kriminalistisches Vorwissen hat er nicht vorzuweisen. Dafür umso mehr kriminalistisches Gespür. Außerdem ist Rabbi Klein meist persönlich in die Fälle verwickelt. Sei es, weil er das Mordopfer aus seiner Gemeinde kannte oder weil er, wie im heutigen Fall, buchstäblich über den Mordfall stolpert. Er findet nämlich die Leiche eines bekannten Fernsehmoderators. Also nimmt Rabbi Klein die Ermittlungen auf. Wie immer zum Leidwesen der Polizei und seiner Frau Rivka, die ihren Mann kaum noch zu Gesicht bekommt. Hören Sie nun den ersten von 2 Teilen des SRF-Radiokrimis »Ihr sollt den Fremden lieben« nach dem gleichnamigen Roman von Alfred Bodenheimer, Regie Buschi Luginbühl. Die Olympischen Spiele von Sapporo, 1972. Abfahrtsgold für Bernard Rossi und Silber für Roland Colomba. Ein sensationeller Schweizer Doppelsieg. Und um dieses Ereignis geht es heute in unserer Sendung Weichno. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen jetzt unseren nächsten Gast vorstellen? Es ist jemand, der sonst wohl eher nicht in Quizshows auftritt. Begrüßen Sie mit mir Gabriel Klein, Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde Zürich. Danke, danke schön. Gabriel, wir haben ausgemacht, dass ich Sie so anspreche. Also, Gabriel, gehen wir für Ihre Aufgabe zurück zum 7. Februar 1972. Ich nehme an, Sie kennen die Spielregeln. Sie müssen zu dem Ereignis 3 Sätze sagen, die dann vom Publikum mit mehr oder weniger Applaus bewertet werden. Sind Sie bereit? Ja. Gut. Also, bitteschön, Ihren ersten Satz. Das Rennen habe ich mir damals mitten in der Nacht bei meiner Großmutter angeschaut. 6 Wochen später haben wir sie beerdigt. Der junge Moderator Kim Nuffener schwieg betreten, während Klein einen Moment lang Zweifel beschlichen, ob es richtig war, mit dem Tod der Großmutter seinem Auftritt mehr Dramatik zu verleihen. Es war ja nicht so, dass er sie bei dieser Gelegenheit das letzte Mal gesehen hatte. Sie hatte tief geschlafen, während Gabriel und seine 10 Jahre ältere Schwester Esther vor dem Fernseher mitfieberten und den Kuchen futterten, den die Großmutter für sie gebacken hatte. Gabriel, bitte der zweite Satz. Eines dieser Ereignisse, das in knapp 2 Minuten ein Leben verändert hat. Und vielleicht sogar ein ganzes Land. Und der dritte Und letzter Satz. Aber der Silbermedaillengewinner Colombin war bei weitem der bessere Skifahrer. Warum nur hatte Klein in seinem letzten Satz den fast vergessenen Colombin über den Strahlemann Rossi gestellt und damit alles vermasselt? Womöglich, um sich damit am Vorstand seiner Gemeinde zu rächen, der ihm diesen peinlichen Auftritt eingebrockt hatte, als Bestandteil einer Imagekampagne für das Zürcher Judentum, den angeblich nur er übernehmen konnte. Zu allem Überfluss musste er hinter der Bühne den Rest der Sendung abwarten, um am Ende nochmals winkend durchs Studio zu laufen. Immerhin kam Klein während dieser Zeit, die er mit den übrigen Kandidatinnen und Kandidaten bei getränkten und leider nicht koscheren Häppchen verbrachte, mit Nuffeners junger Assistentin Frau Demirtok zu einem interessanten Gespräch. Richtig aufregend, mal einen Rabbiner hier zu haben. Hm. Besonders lange war mein Auftritt ja nicht. Dafür habe ich jetzt ein bisschen Zeit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Hm. Bei uns in der türkischen Community trifft man noch seltener einen Rabbiner als anderswo. Sie sind aber schon in der Schweiz geboren, oder? Nein, in Ostanatolien. Ah. Aber in Bülach aufgewachsen. Meine beiden Brüder sind schon hier auf die Welt gekommen. Aber zu Hause herrschen immer noch türkische Sitten. Die Söhne sind ein und alles. Hm. Und als Tochter stehst du in der zweiten Reihe. Sie wirken aber ganz schön emanzipiert auf mich. Danke. Aber das war kein einfacher Weg. Ehrlich gesagt haben mich die Schweizer nicht gerade mit offenen Armen aufgenommen. Hm. Und heute? Welche Beziehungen haben Sie denn zur Türkei? Die Familie fährt halt in den Ferien hin. Aber in Anatolien, da ist mir alles fremd. Nein, nein, ich bin hier zu Hause. Und irgendwie doch auch nicht ganz. Ja, davon weiß ich ein Lied zu singen. In der Bibel heißt es zwar, ihr sollt den Fremden lieben. Aber das ist oft so eine Sache. Mhm. Ich habe mal das Buch eines Schweizer Psychiaters über die Juden als Minderheit gelesen. Es hieß, teilnehmen und nicht dazugehören. Ja, genau. Das spricht mir aus der Seele. Moment, die Produktionsleitung. Ja, ich höre. In 3 Minuten zum Schlussapplaus. In 3 Minuten. Verstanden. So, Herr Klein, wir müssen. Gabriel, da bist du ja. Rivka. Ach, du Ärmster, was für eine blöde Sendung. Aber du hast dich toll geschlagen. Danke, Rivka, für den Trost. Naja, nach einem solchen Abend wärmt das die Seele. Sag mal, war Rina sehr enttäuscht? Sie fand dich wunderbar. Und hat sich über das Publikum so geärgert, dass sie gleich ins Bett gegangen ist, als du ausgeschieden bist. Ich gehe jetzt übrigens auch gleich schlafen. Ich bin hundemüde. Hm. Dein Essen steht in der Mikrowelle. Vom Schabbatwein ist auch noch was übrig. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht. Rivka. Hm. Und danke für alles. Schlaf gut. Klein setzte sich hin, aß und trank, sprach das Abendgebet, dann das Gebet zur Nachtruhe. Es sei der Wille vor dir, ewiger, mein Gott und Gott meiner Väter, dass du in Frieden mich niederlegen lassest und mich in Frieden aufstehen lassest, und es sollen mich nicht aufwühlen meine Gedanken, böse Träume und schlimme Vorstellungen. Gott sei Dank. Was für ein Tag. Bevor Klein ins Bett ging, wollte er noch auf seinem Smartphone die Termine des nächsten Tages durchgehen. Er griff in das Fach seines Rucksacks. Leer. Wo zum Teufel? Das hektische Durchsuchen des Rucksacks blieb erfolglos. Um nicht in sinnlose Aufregung zu verfallen, versuchte er, sich darauf zu konzentrieren, wo er das Smartphone liegen gelassen haben könnte. Na, natürlich. Ich Idiot. Beim Fernsehen. Im Empfangsraum. Er erinnerte sich jetzt wieder an den Anruf. Ja, Klein? Herr Rabbiner? Ja? Ich habe eine halachische Frage. Mhm. Mein Ein Gärtner möchte in meinem Garten teils Lotusblumen kreuzen. Schön. Ja, aber Kreuzungen sind ja im Judentum grundsätzlich verboten. Eine ältere Witwe aus der Gemeinde nervte Klein seit einer Weile mit allen möglichen religionsgesetzlichen Fragen. Frau Moch, jetzt ist es gerade leider etwas ungünstig. Wenn Sie vielleicht später das noch einmal... Das sagen Sie jedes Mal, Herr Rabbiner. Da musste er das Smartphone auf dem Tisch liegen gelassen haben. Er versuchte von seinem Festnetztelefon aus die Fernsehzentrale zu erreichen. Ihr Anruf erreicht uns außerhalb der Öffnungszeiten. Sie können uns Ihr Anliegen gerne auch per Mail mitteilen an srf@srf.ch. Besten Dank für Ihren Anruf. Verdammt nochmal. Die senden doch inzwischen die ganze Nacht. Da muss doch irgendjemand da sein. Er griff nach dem Autoschlüssel. Dann kamen ihm die zwei Gläser Wein in den Sinn. Es war besser, nichts zu riskieren. Taxi 444, Benz, guten Abend. Ja, können Sie mir bitte ein Taxi vorbeischicken? Beethovenstraße 40, Klein ist mein Name. Sie brauchen nicht zu läuten, ich komme runter. Danke. Sie können mich gleich hier an der Ausfahrt rauslassen. Ich rufe Sie dann wieder an. Moment. Sag's jetzt, wenn's dreht, bitte. Ja, der Rest ist für Sie. Stimmt so. Hey! So ein Dummen! Ja. Vorsichtig, als könne gleich nochmals ein Verrückter herausgeschossen kommen, ging Klein durch die Einfahrt. Es fiel ihm auf, wie schwach beleuchtet der Vorplatz war. Alles menschenleer, das Gebäude dunkel. Da sah er direkt vor sich etwas auf dem nassen Asphalt liegen. Es war ein zusammengekrümmter menschlicher Körper in einen langen, hellen Regenmantel gehüllt. Unter dem Kopf breitete sich eine Blutlache auf dem Pflaster aus. Oh mein Gott! Kim! Kim! Kim, können Sie mich hören? Herr Nufener? Herr Nufener? Es hatte wieder zu regnen begonnen. Klein zog Mantel und Jackett aus, schälte sich aus seinem Hemd, riss es hastig in Streifen und band diese irgendwie um Nufeners verwundeten Kopf. Kim. Er kam sich verloren vor wie noch selten in seinem Leben. Die ist auf einmal. Ein Polizeiwagen raste durch die Einfahrt. Ihm folgte ein Notfallwagen, beide mit Blaulicht. Innerhalb kürzester Zeit standen ein Notarzt und zwei Sanitäter bei ihm. Einer brachte Klein zu einem trockenen Mauervorsprung, auf den er sich setzen konnte, und legte ihm eine Wärmedecke um. Kaum, dass er saß, überkam ihn eine tiefe Erschöpfung. Er schloss die Augen. Herr Rabbiner Klein. Er erkannte die Stimme sofort. Vor ihm stand Kriminalkommissarin Karin Benziger, wie immer mit störrisch hochstehendem Haar. Ihre etwas gedrungene Gestalt steckte in einem blauen Parka. Frau Benziger, wie geht es ihm? Der Notarzt ist zu spät gekommen. Leider. Er war schon tot. Oh Gott, nein. Es tut mir leid. Sie haben noch versucht, ihn zu retten. Ja. Haben Sie auch den Notarzt alarmiert? Nein, ich hatte mein Smartphone nicht dabei. Was haben Sie um diese Uhrzeit überhaupt hier gemacht? Sie dürften jedenfalls unser wichtigster Zeuge sein. Ja, ich weiß. Klein hatte Wert darauf gelegt, den Kurs für Studierende aus seiner Gemeinde über jüdische Ethik um 8 Uhr nicht ausfallen zu lassen, auch wenn er in der Nacht kaum Schlaf gefunden hatte. Und obwohl er nicht vorhatte, die Ereignisse der vergangenen Stunden zu thematisieren, ließ es sich nicht vermeiden. In allen Medien waren Kim Nufeners Tod und er, der Rabbi, der ihn gefunden hatte, der große Aufmacher. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mich im Moment, als ich Nufener fand, furchtbar hilflos gefühlt habe, weil ich kein Telefon dabei hatte. Sie hatten kein Telefon dabei? Ja, ich hatte kein Telefon dabei. Das scheint Sie ja mehr zu erstaunen, als dass ich mitten auf dem Parkplatz beim Fernsehstudio einen Sterbenden gefunden habe. So, vielleicht fahren wir jetzt mit unserem Thema fort. Herr Rabbiner? Ja, Nathalie? Wenn wir schon über jüdische Ethik diskutieren, möchte ich, wenn es Ihnen nicht zu nahe geht, an diesen Fall eine Frage knüpfen. Na denn, bitte. Waren Sie gemäß der Halacha gegenüber Kim Nufener zur selben Hilfe verpflichtet wie gegenüber irgendeinem von uns? Nathalie studierte Politologie und Völkerrecht. Und immer wieder drang bei ihr die Angst durch, das Judentum sei mit einer modernen Auffassung von der Gleichheit aller Menschen und ihrer Rechte nicht kompatibel. Schauen Sie, vor einigen 100 Jahren hätte ich, je nach Ort und Zeit, als Jude darauf geachtet, nicht in der Nähe eines schwer verletzten Christen gefunden zu werden. Denn nichts war ja selbstverständlicher, als den Juden zu verdächtigen, er habe dem Christen ein Unrecht getan. Das Wort Jude war gleichbedeutend mit Christenfeind. Und in diesem Kontext ist verständlich, dass manche jüdische Rechtsgelehrte sehr zögerlich waren, Juden zu verpflichten, nicht Juden in der Not beizustehen. Aber Herr Rabbiner... Ich sage ja manche, denn schon damals gab es bedeutende Gelehrte, die forderten, nicht Juden genau gleich zu behandeln wie Juden. Und heute, wo wir eine allgemeine Pflicht zur Hilfeleistung haben, wo die Polizei bei ihrer Ermittlung anderes im Sinn hat, als meine religiöse Zugehörigkeit gegenüber der des Opfers zu werten, schreibt das jüdische Gesetz geradezu vor, sich um einen Verletzten zu kümmern. Naja, auch wenn es leider in diesem Fall nichts mehr geholfen hat. Aber nehmen wir einmal an, dasselbe geschehe am Schabbat. Da gibt es jede Menge Verbote, die fromme Juden nicht verletzen. Ja, sie dürfen nicht telefonieren, nicht Auto fahren und. Hey. Das kennen wir ja alle. Aber, ja, wenn jemand in Todesgefahr ist, dann sind doch die Verbote aufgehoben, oder nicht? Ja, darüber ist viel geschrieben worden. Die Prämisse ist das Menschenbild des traditionellen Judentums. Danach ist der Mensch geschaffen worden, um ein Leben im Dienste Gottes zu führen. Aber was ist ein Leben im Dienste Gottes? Wenn ich darin besonders die Aufgabe sehe, dass Gottes Gebote von möglichst vielen Juden eingehalten werden, dann ist ein Jude verpflichtet, den Schabbat einmal zu entweihen, um diesem Juden, der in Not ist, zu ermöglichen, vielleicht noch viele 100 Wochen in seinem Leben selbst den Schabbat einzuhalten. Und das heißt, der Schabbat wird wirklich nur für einen Juden entweiht? Nein, das heißt es nicht. Um des Friedens mit Andersgläubigen willen haben alle Gelehrten erlaubt, auch für Nichtjuden den Schabbat zu entweihen. Nur manche sind der Meinung, man müsse dieses Prinzip minimalistisch interpretieren, als Zugeständnis an das eigentliche Gesetz, gemäß dem der Schabbat den Vorrang hat. Für andere ist das Stiften von Frieden eine eigene Qualität, die das Judentum auszeichnen soll. Und was heißt das nun konkret? Wie wird ein minimalistischer Jude in einer solchen Situation reagieren und wie ein maximalistischer? Naja, wahrscheinlich genau gleich. Beide werden den Schabbat entweihen. Der eine wird danach sagen, ich hatte keine Wahl, ich musste helfen. Und der andere, ich konnte zum Glück helfen. Sie blieben dann für den Rest der Stunde bei dem Thema hängen. Eigentlich fühlte Klein sich schwach und überfordert von der Situation. Zugleich gaben ihm Nathalies Fragen auch Kraft. Indem er sich die rabbinischen Aussagen vergegenwärtigte, die neuen und die alten, die alles dafür getan hatten, Gottesfurcht und das Gewöhnliche und Ungewöhnliche des stinknormalen Lebens miteinander in Einklang zu bringen, fühlte er sich getragen, eingesogen in die Texte, die sein Leben prägten. Guten Morgen, Frau Wild. Guten Morgen, Herr Rabbiner. Und, gibt's was Neues? Wenn Sie wüssten, was sich heute Morgen hier tut. Aha. Die halbe Gemeinde hat schon angerufen. Ah ja. Alle wollen wissen, wie es kommt, dass der Rabbi mitten in der Nacht Kim Nufener tot auffindet. Und das ist alles? Nein. Jemand vom Fernsehen hat angerufen und um einen Rückruf gebeten. Ein Herr Demirtok. Herr Demirtok? Sie meinen sicher Frau Demirtok. Also man kann sich ja mal irren. Aber wie eine Frau klang das beim besten Willen nicht. Demetok? Sie, Herr Demetok? Hier spricht Klein. Shalom, Herr Rabbiner Klein. Shalom. Oder wie wir sagen, Günaydın. Aha. Ich habe Sie wegen Ihrem Smartphone angerufen. Sie haben es hier liegen lassen. Aha. Danke für den Bescheid. Wenn es Ihnen recht ist, komme ich in etwa einer halben Stunde vorbei? Ach, Sie müssen nicht extra zu mir ins Fernsehen kommen. Ich kann Ihnen das Telefon vorbeibringen. Ich habe gleich Schluss und fahre dann in die Stadt. Ich könnte etwa um 12:30 bei Ihnen sein. Ja. Ihr Büro ist doch in der Enge, nicht wahr? Ja, aber das ist wirklich nicht nötig, dass Sie sich bemühen. Das mache ich doch gerne. Sie haben heute Nacht genug durchgemacht. Allerdings. Ja, bis später. Bis später. Und 44 zu 18, 91, 91. Stadtpolizei Zürich, Benziger. Hallo, ich bin's. Rabbi Klein, wie geht's? Es geht. Gibt es was Neues? Die Spurensicherung hat rasch gezeigt, dass Nufener von einem Auto angefahren worden ist. Also ein Mordanschlag? Ja. Und zwar von jemandem, der die Gewohnheiten von Nufener genau gekannt haben muss. Weiß man in der Zwischenzeit, wer den Notruf abgesetzt hat? Nein, er war anonym. Ich habe mir die Aufzeichnung angehört. Die Stimme ist offensichtlich verstellt. Aha. Und sonst? Es fehlen noch wichtige Befunde. Vor allem der von der Gerichtsmedizin. Ich melde mich dann bei Ihnen. Kurz nach 12:30 klopfte es an Kleins Bürotür. Den Mitfünfziger mit dem mächtigen grauen Schnurrbart erkannte Klein sofort als den Mann, der ihn gestern am Empfang des Fernsehstudios begrüßt hatte. Shalom, Herr Rabbiner Klein. Shalom. Hier, ich bringe Ihnen Ihr Smartphone. Ach, Herr Demetok, herzlichen Dank. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie dankbar ich bin. Ich fühlte mich schon ganz abgeschnitten von der Welt. Ja, so ist das. Vor einigen Jahren gab es diese Dinger noch gar nicht. Und heute können wir ohne sie nicht mehr leben. Ja. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ach, vielen Dank. Aber ich muss gleich weiter. Die Pflichten rufen. Verstehe. Eine Frage hätte ich doch noch. Aus reiner Neugier. Sind Sie denn mit Frau Demirtok, die ich gestern bei Ihnen im Fernsehen kennengelernt habe, irgendwie verwandt? Ja, sie ist meine Tochter. Ach so. In Nilüfer. Nilüfer. Praktisch, wenn die Familie am gleichen Ort arbeiten kann, nicht? Naja, eigentlich hätte ich einen meiner Söhne auch noch gern beim Fernsehen gehabt. Hat aber leider nicht geklappt. Schade. Klein suchte vergeblich nach einem Lächeln in Demirtoks Gesicht. Es sah eher besorgt aus. Offenbar hatte er tatsächlich versucht, von seiner Portierloge aus die ganze Familie beim Fernsehen unterzubringen. Immerhin, mit der Tochter hatte er es geschafft. Jedenfalls, Nilüfer ist eine sehr beeindruckende junge Frau. Ja, sie geht ihren Weg. Ja, Klein? Herr Klein, ich bin's. Ah, Frau Benziger. Ich möchte Sie noch zu einer Zeugenvernehmung einladen. Ach ja? Haben Sie neue Fakten? Auch. Hätten Sie morgen Abend gegen 17:30 Zeit? Ja, das müsste gehen. Sehr schön. Dann bis morgen. Und Herr Rabbi? Ja? Gehen Sie früh zu Bett. Sie haben ja eine schreckliche Nacht hinter sich. Mach ich, Frau Benziger. Bin schon unterwegs. Ja? Ja, Klein? Herr Rabbiner Klein, verzeihen Sie die späte Störung. Ja. Hier ist Leser Morgenrot. Leser? Du? Ja, ich wollte fragen, ob Sie morgen Zeit für mich hätten. Ja, natürlich. Kannst du um 9 Uhr bei mir im Büro sein? Ja, das geht. Gut, dann bis morgen. Gute Nacht. Rav Elchanan Morgenroth, Lasers Vater, galt unter den Juden Zürichs als die bedeutendste Talmud-Koryphäe der Stadt. Er leitete den Kollel, ein Lehrhaus, in dem verheiratete Männer sich mit einem aus Spenden bezahlten Stipendium einige Jahre lang vollzeitlich dem Studium von Torah und Talmud widmen konnten. Klein hatte all die Jahre persönlich wenig mit Rav Elchanan Morgenroth zu tun gehabt. Der Kollel war eine andere Welt, die sich nur um die Tora drehte, mit strikten Regeln, wie man sich kleidete, welche Orte man aufsuchte und wie eine sinnvolle Ausbildung aussah. Es gab kaum Berührungspunkte zwischen dieser Welt und der von Gabriel Klein. Man grüßte sich auf der Straße und wusste ziemlich wenig voneinander. Abgesehen von Gerüchten, die im jüdischen Zürich häufig kursierten. Über Elchanan Morgenroth, seine Frau und seine 12 Kinder gab es allerdings keine Gerüchte, zumindest keine, die bis zu Klein vorgedrungen waren. Umso überraschter war er, als eines Tages, vor über 10 Jahren, Leisa, der zweitälteste der Morgenroth-Kinder, in seinem Büro stand. Jemand hat mir gesagt, Sie seien ein Rabbiner, mit dem man über alles reden kann. Der Junge war dermaßen verzweifelt, dass er über seine Probleme gar nicht zu sprechen imstande war. Zum einen war Leisa homosexuell. Er war noch nicht so weit, es vor sich selbst einzugestehen, hielt es für eine Verirrung, einen Meschigas, wie er es im jiddischen Slang seiner Umgebung nannte. So wie ein Spleen, den man, wieder vernünftig geworden, ablegt und darüber lachen kann. Schwul zu sein war in der orthodoxen Welt eine Unmöglichkeit. Ein Mensch konnte, Gott behüte, behindert zur Welt kommen, mit unklaren Geschlechtsmerkmalen. Vieles war möglich und die Mischna, das Grundwerk der jüdischen Tradition, listete explizit solche Fälle auf. Aber dass jemand behaupten konnte, Gott habe ihn mit einer Eigenschaft versehen, deren Ausleben er zugleich in der Tora als Greuel bezeichnet hatte, das konnte einfach nicht sein. Natürlich gab es Leute mit perversen Neigungen und Vorstellungen. Und in der heutigen Welt, in der ja nichts mehr heilig war, ließen sich Menschen dazu hinreißen, diese für akzeptabel zu halten. Doch umso dringender galt es, entweder sich von seinen Gedanken zu heilen oder zumindest sie zu ignorieren und ein Leben zu führen, das diese Perversionen verdrängte. So sah Leisa es selbst. Und er war zu Gabriel Klein gekommen, um ihm zu erklären, weshalb er so nicht leben konnte. Er hatte sich in einen Mitschüler in der Yeshiva verliebt. Und das war natürlich unmöglich, in jeder Hinsicht. Er wollte davon loskommen. In 2 oder 3 Jahren würden seine Eltern ihm eine Braut suchen und auch finden. Aber es graute ihm davor, daran zu denken. Das andere Leiden, das Leisa vage mit seiner sexuellen Ausrichtung verknüpft sah, war sein unbändiger Drang zu malen und zu zeichnen. Er war schon öfters in der Yeshiva zurechtgewiesen worden, weil er seine Hefte mit Bleistiftzeichnungen gefüllt hatte, mit Vögeln, mit Bäumen, manchmal mit verrückten, unwirklichen Bildern und einmal auch mit einem heimlich gezeichneten Porträt des Jungen, den er liebte. Hast du denn eine Zeichnung dabei? Nein, leider nicht. Setz dich, Leisa. Danke, Herr Rabbiner. Hier hast du Bleistift und Papier. Zeichne irgendwas hier im Raum. Zu Kleins Überraschung zeichnete Leisa ein Porträt von ihm, dem Rabbi, mit wenigen Strichen, von beklemmender Direktheit. Noch immer lag die Zeichnung in einer Schublade seines Schreibtischs. Je länger sie sprachen an jenem Abend, desto klarer wurde Klein, dass ihm gegenüber ein Junge saß, der begann, die Lust am Leben zu verlieren. Er war verstrickt in lauter Selbstvorwürfe. Meine Eltern, die wundervollsten Menschen der Welt, haben alles gegeben, um uns Kindern die Liebe zur Tora und Gottes Geboten beizubringen. Und was mache ich? Verliebe mich in einen Mitschüler und male herum. Ich bin ein Nichtsnutz, ein Chattes. Und, Herr Rabbi, ich komme nicht los davon. Ich, Ich habe es versucht. Glauben Sie mir, aber ich bin schwach. Ich bin ein Versager. Für Klein war klar, es gab wenig Spielraum, wenn der Junge weiterhin in seiner orthodoxen Umgebung leben wollte. Und er, der Rabbi, selbst den religiösen Gesetzen verpflichtet, war der Letzte, der das bestritten hätte. Das orthodoxe Judentum hatte noch keine Antwort auf den Umgang mit Homosexualität gefunden. Leser, ich kann mit dir kommen und wir reden gemeinsam mit deinen Eltern. Was wollen Sie noch reden? Mein Vater kennt alle Quellen, alle. Vom ersten Tora-Vers bis zur jüngsten Respons. Aber er kennt doch auch dich und er liebt dich. Doch Leser war nicht zu bewegen. Klein wusste, dass er nur diese eine Chance hatte, ihm zu helfen. Wenn Laser heute Abend enttäuscht von ihm fortginge, würde er nichts mehr für ihn tun können. Laser, schau. Zuerst einmal musst du wissen, dass du kein schlechter Mensch bist. Alles, was du mir erzählst, zeigt mir, dass du nur das Gute willst. Du willst niemanden betrügen. Du suchst nicht nach Eigennutz. Du liebst und ehrst deine Eltern. Aber du stehst vor einer hohen Mauer, die du überwinden möchtest, und das gelingt dir leider nicht. Wenn ein Mensch eine Mauer überwinden muss und er schafft es nicht, weil seine Arme oder Beine zu kurz sind oder die Steine zu rutschig, und er läuft ein ums andere Mal dagegen an und schlägt sich den Körper blutig, wie reagieren wir dann? Machen wir ihm Vorwürfe? Sagen wir, du bist böse, du bist selber schuld, dass du nicht über diese Mauer kommst? Nein, wir raten ihm, eine Tür zu suchen oder eine niedrigere Stelle, der Mauer zu folgen, auch wenn es scheinbar länger dauert. Er muss selber einen Weg finden mit seinen Beinen und seinen Armen. Klein hatte dann länger nichts mehr von ihm gehört. Allerdings begannen nun bald Gerüchte die Runde zu machen, die auch zu Klein vordrangen. Raf Morgenroths zweitältester Sohn habe die Yeshiva verlassen, sei ins Ausland gegangen. Viel mehr wusste niemand. 2-3 Jahre später bekam Klein einen Brief von Laser aus Mailand. Dort war er in eine Modedesignerschule aufgenommen worden. Von da an erhielt Klein regelmäßig Briefe und Klein fühlte sich verpflichtet zu antworten. Ihr altmodischer Kontakt gewann eine gewisse Regelmäßigkeit, auch wenn er nie wirklich eng, herzlich und vertraut wurde. Nach Beendigung der Ausbildung erhielt er sofort eine Anstellung bei einem großen Label in Paris. Vor 3 Jahren dann war Laser Morgenroth nach Zürich zurückgekommen und hatte ein eigenes Modeatelier eröffnet. Bald konnte er sich vor Aufträgen kaum noch retten. Und er hatte einen neuen Lebenspartner. Den strohblonden Kim Nuffener, der sich gerade zum beliebtesten Fernsehmoderator des Landes mauserte. Die beiden wurden als das schwule Traumpaar der Schweiz gefeiert. Allerdings war die Leserschaft der Klatschspalten in letzter Zeit mit neuen Tatsachen konfrontiert worden. An der Zürich Fashion hatte man Laser erstmals allein gesichtet. Zwar hatte er Trennungsgerüchte selbstredend dementiert und auf andere Verpflichtungen seines Partners verwiesen, doch kurz darauf titelte die größte Boulevardzeitung unmissverständlich: Nufi, ich habe Laser verlassen. Das alles erfuhr Klein aus den Medien. Laser hatte den Kontakt zu ihm ganz eingestellt, seit er wieder in der Schweiz zurück war. Weißt du, wer mich gestern am späten Abend noch angerufen hat? Wer denn? Laser Morgenroth. Was? Ich glaub's nicht. In der Not besinnen sich die Leute dann doch wieder auf den Rabbiner. Vielleicht. Ist doch interessant, dass er sich jetzt nach Nuffeners Tod wieder meldet. Interessant findest du das? Ehrlich gesagt, ich habe eher das Gefühl, du bist wieder mal dabei, in irgendwelche Zores reinzuschlittern. Rivka, du und dein ewiger Pessimismus. So, ich muss. Und übrigens, ich muss heute Abend um 17:30 noch mal zu Benziger. Oh, zur Frau Benziger. Das allerdings ist sehr interessant. Rivka. Laser trug ein weißes T-Shirt, gebleichte Jeans und eine unauffällige graublaue Jacke, als er in Kleins Büro trat. Die marineblaue Baseballmütze auf seinem Kopf nahm er nicht ab. Und Klein wusste nicht, ob das schlicht sein neuer Stil war oder ein Ausdruck des Respekts vor dem Rabbi, dem er nicht ohne Kopfbedeckung gegenüber sitzen wollte. Sie hatten es nicht leicht, ins Gespräch zu kommen. 10 Minuten lang drucksten sie herum, sprachen nicht über Kim Nuffener, aber auch nicht über Lasers Familie, sondern darüber, was es für jeden von ihnen bedeutet hatte, aus dem Ausland wieder nach Zürich zurückzukehren. Laser aus Mailand und Paris, Klein von der Rabbinerausbildung in Israel. Also, Laser, es ist ja schön, miteinander so zu plaudern, aber ich nehme an, du bist wegen der Sache mit Kim Nuffener hier. Sie sind doch in der Nacht, als Sie Kim gefunden haben, mit dem Taxi zum Fernsehen gefahren, nicht wahr? Ja, warum? Sie haben da wohlmöglich ein Auto bemerkt, das aus der Ausfahrt schoss? Allerdings. Hätte ich den Taxifahrer nicht zufällig gebeten, mich schon vor der Ausfahrt abzusetzen, hätte es gekracht. In dem Auto saß ich. Wie bitte? Du hast Kim Nuffener totgefahren und kommst zu mir, um ein Geständnis abzulegen. Nein, habe ich nicht. Aber ich war dort, als er umgebracht wurde. Entschuldige, aber ich verstehe gerade gar nichts mehr. Es ist eine grauenhafte Situation, Herr Rabbiner. Ja. Sie wissen wahrscheinlich, dass Kim und ich ein Paar waren. Ja, das weiß ich. Aber die Beziehung ist in den letzten Wochen auseinandergebrochen. Das weiß ich auch. Kim war schon längere Zeit nicht mehr richtig zugänglich. Es gab irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit, die ihn beschäftigt haben. Doch er rückte nie raus damit. Und dann plötzlich erklärte er mir, er habe sich in jemand anderen verliebt. Ich war völlig vor den Kopf gestoßen. Für mich war Kim der Mann meines Lebens. Ich spürte bei ihm Geborgenheit, Verlässlichkeit, Bodenständigkeit. Wenn Sie in einem so verrückten Karneval der Eitelkeiten tätig sind, wie im Modegeschäft, dann verstehen Sie erst, was das wert ist. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Damals, vor 13 Jahren, alles hinter mir zu lassen, was ich kannte und was mich geprägt hat, meine Eltern, meine Geschwister, die Yeshiva, die Gemeinde, den festen, sicheren Rahmen, ja, selbst Gott, und mich vollkommen allein in diese unzugängliche, verrückte Welt der Kunst und der Mode zu begeben, das war wahrhaftig kein Spaziergang. Ja. Erst als ich Kim kennenlernte, hatte ich das Gefühl, dass sich das alles gelohnt hat. Dass ich das gefunden habe, wonach ich mich immer sehnte. Aha. Eifersucht, ein klassisches Motiv. Nein, nein, ich war nicht eifersüchtig. Aber ich wollte Kim nicht verlieren. Und ich war mir sicher, wenn er sich weniger mit seinen alten Problemen beschäftigen würde, wenn wir uns wieder mehr miteinander abgeben könnten, dann käme auch die alte Liebe wieder zurück. Das habe ich versucht, ihm klarzumachen. Gut, ich habe es vielleicht übertrieben mit meinen Nachrichten und meinen Anrufen. Aber ich konnte nicht anders. Eifersucht. Ich würde doch sagen, Eifersucht. Ja, sagen Sie, was Sie wollen. Jedenfalls hatte ich vor, nach der Show mit ihm zu reden. In aller Ruhe. Ich wusste, dass er immer noch eine Zeit lang in der Garderobe blieb, meditierte, um wieder vom Adrenalinschub herunterzukommen, der ihn durch den Abend trug. Und dass er dann als letzter das Haus verließ, mit dem Tram zum Bahnhof Stadelhofen fuhr, wo er normalerweise noch die letzte Forchbahn erwischte. Er hat diese Gewohnheit sogar mal einem Journalisten anvertraut. Dann war das also allgemein bekannt? Aber ja. Aha. Also stellte ich mich beim Parkplatz mit meinem Auto in die dunkelste Ecke und beobachtete den Ausgang. Ich war zu früh, saß sicher eine Stunde dort, aber ich wollte ihn auf keinen Fall verpassen. Mal kam eine Gruppe Leute heraus, aber selbst in dem trüben Licht konnte ich sehen, dass Kim nicht dabei war. Irgendwann stand da auf der anderen Seite des Platzes noch ein Auto. Ich dachte natürlich, um jemanden abzuholen. Ungefähr eine halbe Stunde war dann Ruhe. Ich wusste, als nächster würde Kim kommen. Und so war es auch. Ja, und dann? Ich wollte gerade aussteigen, da gingen plötzlich die Scheinwerfer des anderen Autos an. Und Kim stand im grellsten Licht. Vor Verblüffung blieb ich wie gelähmt sitzen und sah dann, wie das Auto auf Kim zufuhr. Hm. Das Licht hat mich geblendet, deshalb habe ich fast nichts gesehen. Aber den Knall und den Schrei habe ich gehört. Das Auto setzte zurück und raste durch die Einfahrt weg. Kim lag am Boden. Ich bin dann zu ihm hingerannt. Ich sah, dass da Blut war an seinem Kopf. In mir zog sich alles zusammen. Dann wurde mir klar, in welcher Situation ich mich befand. Der verlassene Liebhaber mitten in der Nacht mit seinem Auto auf dem Parkplatz. Der Geliebte umgefahren, tot oder schwer verletzt. Die ganzen Nachrichten und Anrufe der letzten Wochen. Mord aus enttäuschter Liebe. Ich geriet in Panik. Ich habe den Notruf gewählt und den Unfall gemeldet. Aber ohne meinen Namen zu verraten. Dann bin ich zu meinem Auto gerannt und schnell weggefahren. Als ich auf der Straße war, bin ich dann eben fast mit dem Taxi zusammengekracht. Das ist eine ziemlich hässliche Geschichte, Lese. Vorausgesetzt, dass sie stimmt und nicht in Wirklichkeit noch hässlicher ist. Du hast einen Sterbenden verbluten lassen und bist einfach abgehauen. Noch dazu einen Menschen, von dem du behauptest, dass du ihn liebst. Ich weiß jetzt zwar, warum einige Minuten später die Polizei und der Krankenwagen kamen, aber dem Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung kannst du dich nicht entziehen. Aber ich war in Panik. Und hast dennoch daran gedacht, die Stimme zu verstellen, als du anriefst? Wie bitte? Hat mir die Kommissarin gesagt. Ich hätte Ihnen all das überhaupt nicht erzählen müssen. Es hätte nie jemand davon erfahren, dass ich vor Ort war. Ich erzähle Ihnen das, weil ich Vertrauen zu Ihnen habe, weil ich weiß, dass Sie mir helfen können. Wärst du einfach dort geblieben, hättest dich um Kim gekümmert, wäre die Situation um vieles einfacher gewesen. Man hätte allenfalls dein Auto untersucht und gesehen, dass es unbeschädigt war und du niemanden umgefahren hast. Das lässt sich jetzt hinterher einfach sagen. Abgesehen davon habe ich eine kleine Delle in der Stoßstange. Was? Eine Delle in der Stoßstange hast du auch noch? Sag mal, wobei soll ich dir denn helfen? Beim Vertuschen einer Tat, die du gar nicht begangen haben willst? Oder beim Vertuschen einer Unterlassung, zu der du dich bekennst? Nein, Herr Rabbiner. Sie sollen mir dabei helfen, den wahren Mörder von Kim Nufona zu finden. Tut mir leid, Leser, aber dafür gibt es eine Behörde namens Polizei, die tun solche Dinge von Amts wegen. Du hast dich in der Adresse geirrt. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht, Herr Rabbiner. Ich habe mich in der Adresse geirrt. Und was die unterlassene Hilfeleistung betrifft, ein odum missim azmoi rosho. Auf Wiedersehen, Herr Rabbiner. Was für ein Schlitzohr. Hat mit dem Judentum nichts mehr am Hut, aber wenn's eng wird, pfeffert er mir ein Talmud-Zitat entgegen. Ein Mensch kann sich selbst nicht zum Täter erklären, heißt das Zitat auf Deutsch übersetzt. Eine Frechheit war es zweifellos von Laser, sich damit beim Rabbiner, an den er sich vertrauensvoll gewandt hatte, nun herauszureden. Aber es zeugte auch von Charakter. Beinahe ohne, dass er es bemerkte, erschien ein feines Lächeln auf Kleins Gesicht. Als Klein um 5:30 abends auf die Polizeiwache kam, stellte Frau Bernziger ihm ein Mikrofon vor die Nase und ließ ihn rekapitulieren, wie er zum Fernsehstudio gekommen war. Wie das Taxi gehalten hatte und ein Auto vor ihnen in rasantem Tempo die Kurve nahm. Und können Sie sich an die Farbe des Autos erinnern und an die Marke? Ich glaube, die Farbe war hell, aber eine Marke kann ich beim besten Willen nicht nennen. Vielleicht hat ja der Taxifahrer... Nein, der Taxifahrer kann sich nicht erinnern. Aha. Er hat ausgesagt, er habe gerade den Taxameter abgelesen. Das stimmt, ja. Und haben Sie noch ein weiteres Auto bemerkt? Oder ist eines von dort weggefahren? Also in der Zeit bis zu unserer Ankunft? Nein. Wieso? Ein Ehepaar, das vielleicht 20 oder 30 Minuten vor dem Mordopfer aus dem Gebäude kam, hat erklärt, in der Nähe der Ausfahrt habe ein Auto gestanden. Der Mann meinte, dieses sei weiß gewesen. Es wäre wichtig zu wissen, ob dies dasselbe Auto war, das an Ihrem Taxi vorbeifuhr. Und ob es das Auto ist, das Kim Nufner überfahren hat. Dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen. Klein überlegte, dass dieses Auto, das die Zeugen bei der Einfahrt bemerkt hatten, womöglich wirklich das Auto war, von dem Leiser gesprochen hatte, das auf Kim Nuffener gewartet und ihn überfahren hatte und dann verschwunden war. Die Tatwaffe. Frau Benziger, ich weiß, Sie mögen solche Fragen nicht, aber gibt es schon eine Spur? Ist es sicher, dass es ein gezielter Mord war? Wissen Sie, bei allem, was heute aus Frust und religiösem Eifer an Gewalt verübt wird... Herr Rabbiner, wir müssen tatsächlich davon ausgehen, dass es ein gezielter Anschlag auf Herrn Nuffener war. Aha. Dass er immer so spät noch allein aus dem Gebäude kam, war ja kein Geheimnis. Offen ist, ob der Autolenker Nuffener wirklich töten wollte. Wie meinen Sie das? Vielleicht sollte er nur für eine Weile unschädlich gemacht werden. Zum Beispiel, bis ein laufendes Wettbewerbsverfahren, an dem er teilnimmt, abgeschlossen ist. Jemand vom Fernsehen vielleicht? Ja, eine von mehreren Möglichkeiten. Danke. Dies wär's dann fürs Erste. Bestens. Auf Wiedersehen, Frau Kommissarin. Ach, eine Frage hätte ich noch. Ja, bitte. Kennen Sie Herrn Morgenroth? Diesen Modemacher? Laser? Lebensgefährte von Kim Nuffener, oder genauer gesagt der ehemalige. Ja, ja, Laser kenne ich. Schon seit seiner Teenagerzeit. Ah, hatten Sie zufällig in letzter Zeit Kontakt mit ihm? Wir haben mal eine Zeit lang korrespondiert, früher, als er noch im Ausland war. Aber das ist lange her. Und seit vorgestern Nacht haben Sie nichts von ihm gehört? Nein. Wieso? In Ordnung. Falls er sich bei Ihnen melden sollte, lassen Sie es mich wissen. Natürlich, selbstverständlich. Danke, Herr Rabbiner. Auf Wiedersehen. An diesem Abend hatte Klein Mühe, sich auf den Talmudkurs zu konzentrieren, den er seit Jahren jeweils am Mittwochabend für einige Herren gab. Nicht nur hatte er die Kommissarin aus irgendeinem Instinkt heraus glatt angelogen, ihre letzte Bemerkung ließ in ihm die Frage aufkommen, weshalb sie erwartete, dass Laser sich noch bei ihm melden würde. Und ob sie vielleicht mit dieser Bemerkung andeutete, dass sie seine Lüge durchschaut hatte. Und wie ist es heute gelaufen? Naja, die Benziger wollte halt noch ein paar Details wissen. Groß helfen konnte ich ihr aber nicht. Und Laser? Laser wollte einfach nochmals über Kim Nuffener reden, weil ich nun mal der Mensch bin, in dessen Armen er starb. Was soll das heißen, einfach nochmal über Kim Nuffener reden? Reden halt, er hat ihn geliebt. Und wurde von ihm verlassen, wegen einem anderen. Naja, deshalb hat er ihn trotzdem geliebt. Deswegen könnte er aber auch tatverdächtig sein. Nein, Laser war es nicht. Wer sagt das? Frau Benziger oder Chief Inspector Gabriel Klein? Die Benziger meint, es könnte jemand vom Fernsehen gewesen sein, der Nuffener aus dem Weg haben wollte. Ich find's eigenartig, dass Frau Benziger dir plötzlich verrät, was für einen Verdacht sie hegt. Sie ist doch sonst die Verschwiegenheit in Person. Ach so. Du meinst, sie legt eine falsche Fährte? Oder sie will einfach zeigen, dass sie an was dran ist und deine Mitarbeit nicht erwünscht ist. Ich weiß nicht, wie Polizisten ticken, aber ich weiß, wie du tickst. Ja, ja. Je weniger du über etwas reden willst, desto mehr beschäftigt es dich. Und über die Sache mit Laser möchtest du gerade überhaupt nicht reden. Laser war nicht zu erreichen. Seine Handynummer hatte Klein nicht. Und die Nummer, von der aus er Klein mehrfach angerufen hatte, stellte sich als Anschluss einer Telefonzelle heraus. Laser hatte offenbar so viel Angst, dass er versuchte unterzutauchen. Ohnehin war es klüger, Laser nicht telefonisch zu kontaktieren, nachdem Frau Benziger ihn ermahnt hatte, jeden Kontakt mit ihm zu melden. Es blieb Klein nichts anderes übrig, als zu Laser zu fahren. Lasers Atelier lag am Anfang der Remi-Straße, im Haus gleich neben der Odeon-Apotheke, oberste Etage. Atelier Morgenroth. Ja, bitte? Ich bin's, Klein. Herr Rabbiner? Ja? Ich wollte gerade etwas Kleines essen gehen. Aha. Aber

Tontechnik Tom Willen, Roland Fatzer und Franz Baumann, Regie Buschi Luginbühl. Den zweiten Teil von Ihr sollt den Fremden lieben hören Sie nächsten Sonntag, zur gleichen Zeit am gleichen Sender. Und wer nicht bis nächste Woche warten